Lieber Volk Gottes, um uns herum tobt eine unsichtbare Schlacht. Viele nehmen es nicht wahr, aber in ihren eigenen Häusern gibt es Gegenstände, die geistliche Türen öffnen und dunkle Mächte einladen zu wirken. Ja, der Feind braucht nicht viel, um einen Raum zu finden und Samen der Zerstörung zu säen. Er ist listig. Er verbirgt sich in Dingen, die harmlos erscheinen, in Erinnerungen an die Vergangenheit, in Symbolen, die Energien tragen, die der Gegenwart des Heiligen Geistes entgegenwirken. Und du kannst es spüren. Bist du schon einmal in einen Raum gekommen und hast ein Gewicht, eine Bedrückung, ein unerklärliches Unwohlsein gefühlt? Mein Lieber, die geistliche Welt ist real und alles um uns herum trägt eine gewisse Einflussnahme. Doch heute gibt Gott dir Unterscheidungsvermögen. Heute bringt das Licht Christi die Finsternis ans Licht. Das Wort Gottes warnt uns in 5. Mose 7, 26. Bringe nichts Abscheuliches in dein Haus, damit du nicht, wie es der Vernichtung geweiht wirst. Halte es für abscheulich und verwerflich, denn es ist dem Untergang geweiht. Wie viele leiden, ohne zu wissen, warum? Wie viele leben in Qual, weil sich in ihrem Haus Gegenstände befinden, die als Kontaktpunkte für böse Geister dienen? Der Teufel braucht keine große Öffnung. Er kommt durch kleine Zugeständnisse, durch kleine Erlaubnisse. Mein Lieber, was sich in deinem Haus befindet, könnte die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes verhindern. Vielleicht sagst du, aber das ist doch nur eine Dekoration, nur ein Familiengeschenk, nur ein Kunstgegenstand. Ach, aber die Bibel lehrt uns, dass es Dinge gibt, die mit einem Fluch behaftet sind, die in Ritualen verwendet wurden, die heidnischen Ursprungs sind. Und solche Dinge gehören nicht ins Leben derer, die mit Christus gehen. Wie oft fiel Israel in Götzendienst, weil es unter sich duldete, was Gott verboten hatte? Sie vermischten das Heilige mit dem Profanen und die Gegenwart Gottes wich. Möchtest du wissen, warum es in deinem Haus so viele Unruhen gibt? Warum deine Träume beängstigend sind? Warum eine Last, eine Unruhe da ist? Bitte den Heiligen Geist, es dir zu zeigen. Er wird offenbaren, was entfernt werden muss, was den Fluss der Salbung behindert. Mein Lieber, schau, was mit Achan geschah. In Josua 7 lesen wir, dass er einen babylonischen Mantel, Silber und Gold, das Götzen geweiht war, nahm und in seinem Zelt versteckte. Und deshalb wurde Israel besiegt. Gott offenbarte die Sünde und befahl, alles zu zerstören. Oh, wie ernst! Das ist. Das Volk Gottes darf nicht mit dem spielen, was zum Reich der Finsternis gehört. Wenn es in deinem Haus etwas gibt, das dem Feind gehört, musst du es heute loswerden. Die Gegenwart Gottes ist viel zu kostbar, um sie gegen einen Gegenstand einzutauschen. Vielleicht fragst du dich, aber woher soll ich wissen, was ich entfernen muss? Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Er wird es dir zeigen. Beginne zu beten und bitte um Unterscheidungsvermögen. Gegenstände, die mit Zauberei, Götzendienst oder Kulturen verbunden sind, die den Namen Jesu verleugnen, all das muss raus. Und wenn du diese Dinge entfernst, wirst du den Unterschied sehen. Die Atmosphäre wird sich verändern, die Bedrückung wird weichen und der Frieden des Herrn wird dein Zuhause durchfluten. Und es gibt noch etwas Kraftvolleres. Wenn du das entfernst, was Gott nicht gefällt, erklärst du der geistlichen Welt, dass du allein zu Jesus gehörst. Du schließt die Tür für den Feind und erlaubst dem Himmel, dein Haus zu regieren. Mein Lieber, die Gegenwart Gottes ist wertvoller als alles andere. Und heute gibt er dir die Gelegenheit, dein Haus und dein Herz zu reinigen, damit er in Fülle darin wohnen kann. Aber höre gut zu. Es geht nicht nur um physische Gegenstände, sondern auch um das, was wir in unserem Herzen zulassen. Oftmals sind die größten Gefängnisse nicht um uns herum, sondern in uns selbst. Doch Ehre sei Gott, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und er will dir diese Freiheit heute schenken. Ich sehe Ketten zerbrechen. Ich sehe, wie der Feind flieht. Die Kraft Gottes wirkt in diesem Moment. Der Heilige Geist bringt Licht dorthin, wo Finsternis war, und offenbart, wo der Feind sich versteckt hat. Und ich sage dir, entscheide dich heute, dem Herrn mit deinem ganzen Sein zu dienen, ohne Kompromisse, ohne Raum für Täuschung. Denn wer heilig ist, soll in Heiligkeit leben, und Gott ruft sich ein abgesondertes Volk, möge dein Zuhause ein. Ort sein, an dem sich der Himmel manifestiert, wo Engel dienen, wo der Geist Gottes sich frei bewegt. Möge Reinheit da sein, möge Licht da sein, möge Leben da sein. Denn wenn Jesus regiert, gibt es keinen Platz für die Finsternis. Heute ist ein Tag der Befreiung. Heute ist ein Tag der Erneuerung. Und ich bete, dass die Herrlichkeit des Herrn dein Haus erfüllt wie niemals zuvor. Mein Lieber, Gott ruft dich zu einem neuen Maß an Heiligkeit. Ja, denn es gibt einen Unterschied zwischen denen, die dem Herrn gehören, und denen, die noch unter dem Einfluss dieser Welt leben. Man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder gehören wir ganz Christus, oder wir geben dem Feind Raum zu wirken. Und genau deshalb bringt er heute diese Botschaft. Er will befreien, er will reinigen, er will Wohnung in deinem Haus nehmen. Das Wort sagt uns in 2. Korinther 6, 14, 16. Welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Welche Übereinstimmung gibt es zwischen Christus und Belial? Welche Verbindung hat der Tempel Gottes mit Götzen? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Mein Bruder, meine Schwester, hast du das erkannt? Du bist nicht irgendjemand, du bist nicht gewöhnlich, du trägst die Gegenwart des lebendigen Gottes in dir. Und wenn Gott in dir wohnt, dann muss alles um dich herum diese Heiligkeit widerspiegeln. Es darf keine Mischung geben, keine Kompromisse. Der Tempel des Heiligen Geistes muss rein sein. Und wie oft benutzt der Feind das, was klein und unbedeutend erscheint, um seine Saat auszusehen? Ach, er kündigt seine Anwesenheit nicht an. Er ist listig, heimtückisch. Er kommt durch das, was du nicht bemerkst, ein geerbter Gegenstand, ein Symbol aus einer heidnischen Kultur, ein Objekt aus einem Ort, an dem andere Götter angebetet wurden. Und genau dort nimmt er Einfluss, verändert die Atmosphäre, verursacht Unruhe und hindert den Heiligen Geist daran, vollkommen frei zu wirken. Aber ich sage dir, heute ist ein Tag der Befreiung. Heute offenbart der Herr, was entfernt werden muss. Was geschah mit den Kindern Israels, als sie die Götzenanbetung unter sich duldeten? Die Kraft Gottes zog sich zurück. Die Gunst des Herrn war nicht mehr mit ihnen. Ja, denn Gott teilt seine Herrlichkeit mit niemandem. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ruft uns dazu auf, allein ihm zu gehören. Möchtest du das übernatürliche Wirken Gottes in deinem Haus erleben? Möchtest du den Himmel, deine Familie berühren und die Atmosphäre verwandeln sehen? Dann führe eine geistliche Reinigung durch und fürchte dich nicht, denn jedes Mal, wenn wir dem Herrn gehorchen, ehrt er uns. Sieh, was in Apostelgeschichte 19,19 geschah. Viele von denen, die Zauberei betrieben hatten, brachten ihre Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich. Ah, sie verstanden es. Sie wollten nichts aufbewahren, was sie mit der Dunkelheit ihrer Vergangenheit verband. Sie verkauften es nicht, sie verschenkten es nicht, sie verbrannten es. Denn sie wussten, was verflucht ist, muss vernichtet werden. Und als sie das taten, breitete sich das Wort des Herrn mit Macht aus. Mein Lieber, genau das geschieht, wenn wir Stellung beziehen. Wenn wir alles ablehnen, was nicht von Gott kommt, machen wir Raum für das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Vielleicht sagst du, aber das hat einen sentimentalen Wert. Das ist ein Teil meiner Geschichte. Ach, aber nichts kann wertvoller sein als die Gegenwart Gottes. Nichts kann wichtiger sein als die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Denn wenn etwas dein geistliches Leben blockiert, deine Gebete behindert, Verwirrung in deinen Gedanken stiftet, dann ist es nicht wert, behalten zu werden. Und ich weiß, dass der Heilige Geist bereits zu deinem Herzen spricht. Ja, er bringt dir ins Bewusstsein, was entfernt werden muss. Ignoriere diese Stimme nicht. Denn wenn wir dem Herrn gehorchen, führt er uns in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm. Gott will Ketten zerbrechen, Häuser befreien, eine Generation hervorbringen, die in Heiligkeit und Reinheit lebt. Ohne Vermischung, ohne Kompromisse. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, täusche dich nicht. Der Teufel braucht nicht viel, um eine Lücke zu finden. Er ist wie ein Dieb, der nur eine angelehnte Tür benötigt, um einzutreten und zu zerstören. Aber wenn du in Autorität aufstehst, wenn du dich in Christus positionierst, wenn du erklärst, dass dein Haus dem Herrn gehört, dann hat der Feind keinen Platz mehr. Wer ist der Herr deines Hauses? Wer regiert in deinem Heim? Wem gibst du Raum? Denn wenn Jesus wirklich dein Herr ist, dann muss alles, was nicht zu ihm gehört, weichen. Es kann keine Teilung geben. Es darf keinen Platz für den Feind geben. Nimm diese Wahrheit heute für dich in Anspruch. Vertreibe heute alles, was nicht zum Reich Gottes gehört. Reinige dein Haus und du wirst sehen, wie die Herrlichkeit Gottes beginnt zu fließen, wie niemals zuvor. Der Heilige Geist bringt ein neues Bewusstsein. Eine neue Zeit bricht für dein Leben und deine Familie an. Und ich sage dir, bleibe standhaft. Kehre nicht zurück. Was Gott heute begonnen hat, wird er vollenden. Und ich bete, dass der Frieden, die Reinheit und die Gegenwart des Herrn dein Haus erfüllen wie ein Strom lebendigen Wassers. Halleluja! Es geschieht eine Bewegung des Heiligen Geistes in diesem Moment. Die Herrlichkeit des Herrn durchdringt die Häuser, stellt Herzen wieder her, bringt Klarheit, wo zuvor Verwirrung war. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, das Licht Christi leuchtet jetzt über dir, vertreibt jede Dunkelheit und offenbart alles, was verborgen war. Es gibt keinen Raum mehr für Täuschung, keinen Platz mehr für Finsternis. Der Herr bringt Befreiung. Und ich muss dir etwas sehr Wichtiges sagen. Es reicht nicht aus, nur die falschen Dinge zu entfernen. Du musst dein Haus mit der Gegenwart Gottes erfüllen. Denn Jesus lehrt uns in Matthäus 12, 31, 47 eine mächtige Wahrheit. Er sagt, dass ein unreiner Geist, wenn er einen Menschen verlässt, durch öde Orte wandert und Ruhe sucht, aber keine findet. Dann beschließt er, in sein früheres Zuhause zurückzukehren. Und wenn er es leer vorfindet, sauber und geordnet. Aber ohne die Gegenwart Gottes kommt er mit 7 anderen Geistern zurück, die noch schlimmer sind als er. Oh, mein Bruder, meine Schwester, die Gefahr liegt nicht nur darin, das Böse auszutreiben, sondern auch darin, sicherzustellen, dass das Gute den Platz einnimmt. Du musst dein Haus mit dem Wort Gottes, mit Gebet, mit Lobpreis erfüllen. Du musst eine Atmosphäre schaffen, in der der Heilige Geist völlige Freiheit hat. Wo wahre Anbetung ist, wo Heiligkeit gelebt wird, dort kann der Feind nicht bleiben, denn er erträgt die Gegenwart des Herrn nicht. Er flieht vor denen, die in Gehorsam leben, vor denen, die sich ihm hingeben. Und ich frage dich, ist dein Haus ein Altar für den Herrn? Oder ist es nur ein Ort der Ablenkung, des leeren Vergnügens, der Einflüsse, die Gott nicht verherrlichen? Was wird in deinem Haus gehört? Was wird dort angesehen? Was wird dort gesprochen? Denn nicht nur Gegenstände bringen Verunreinigung, sondern auch Worte, Gewohnheiten und Bräuche, die wir in unserem Zuhause zulassen. Der Feind hat viele getäuscht. Wie geschickt nutzt er kleine Kompromisse, um den Glauben zu schwächen, um die Stimme des Heiligen Geistes zum Schweigen zu bringen. Aber heute erkläre ich über dir eine neue geistliche Sensibilität. Heute werden deine Augen geöffnet. Heute gibt der Herr dir die Gabe der Unterscheidung, damit du erkennst, was verändert werden muss. Denn er will in deinem Haus auf mächtige Weise wohnen. Und sieh dir die Verheißung Gottes in Psalm 21, 1 an. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. O, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du dich entscheidest, dein Zuhause zu einem Wohnort des Höchsten zu machen, dann lebst du unter diesem schützenden Schatten. Kein Übel kann gegen dich bestehen, kein Werk der Finsternis kann bleiben, denn der Herr wird deine Zuflucht sein, deine Festung, dein Schild. Aber das erfordert eine Entscheidung. Das erfordert, dass du wählst, wem du dienen willst. So wie Josua vor dem ganzen Volk erklärte, wählt heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua 24, 15. Das ist mehr als nur eine Erklärung. Das ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, dein Haus geweiht zu halten, deine Familie Gott zu übergeben, dein Herz ihm vollkommen hinzugeben. Und ich weiß, dass der Heilige Geist gerade Herzen berührt. Es gibt Menschen, die spüren, wie eine Last von ihren Schultern genommen wird. Es gibt Menschen, die in der Gegenwart Gottes weinen, weil er direkt zu ihnen spricht. Oh, der Herr tut etwas Tiefgründiges. Er stellt Häuser wieder her, heilt Beziehungen, bringt den Frieden zurück, der gestohlen wurde. Und ich sage dir, von jetzt an schaue nicht zurück. Kehre nicht zu alten Gewohnheiten zurück. Gib dem Feind keinen Raum zurück. Stärke dich im Wort, nähre dich von der Gegenwart Gottes. Denn wenn du dich entscheidest, im Licht zu wandeln, wird das Licht immer siegen. Heute werden Familien wiederhergestellt. Häuser werden zu wahren Altären der Anbetung für den Herrn. Möge sich die Herrlichkeit des Herrn über dir offenbaren. Möge dein Haus erfüllt sein von der Gegenwart des Heiligen Geistes und möge von heute an alles, was nicht zu Gott gehört, entfernt werden, damit sein Reich sich in Fülle ausbreitet. Gott ruft sich ein heiliges, abgesondertes, ihm geweihtes Volk. Verstehst du das? Der Herr hat uns nicht dazu berufen, mit dieser Welt vermischt zu leben. Er hat uns berufen, Licht zu sein, um in der Dunkelheit zu leuchten, um den Weg der Wahrheit zu zeigen. Aber wie können wir Licht sein, wenn wir der Finsternis erlauben, unter uns zu wohnen? Wie können wir die Gegenwart des Heiligen Geistes tragen, wenn wir immer noch bösen Einflüssen Raum geben? Verstehe das. Der Herr ruft dich zu einer tieferen Ebene der Heiligkeit. Denn in der Heiligkeit liegt eine gewaltige Kraft. Es geht nicht nur darum, Gegenstände aus deinem Haus zu entfernen, nicht nur darum, sich von physischen Dingen zu trennen. Es geht um die Reinigung des Herzens. Gott sucht diejenigen, die reine Hände und ein reines Herz haben. Wie es in Psalm 24,3-4 heißt, wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Wer darf an seinem heiligen Ort stehen? Derjenige, der reine Hände und ein reines Herz hat. Ist dein Herz rein vor Gott? Denn es nützt nichts, unser Haus zu reinigen, wenn unser Herz voller Unreinheit bleibt. Es bringt nichts, Gegenstände wegzuwerfen, wenn wir weiterhin an Gedanken und Gefühlen festhalten, die nicht von Gott kommen. Der Herr will dich ganz reinigen. Er will deinen Geist, deine Emotionen und dein Herz befreien, damit du in völliger Gemeinschaft mit ihm leben kannst. Wenn du dich positionierst, wenn du dich entscheidest, für Gott zu leben, wenn du beschließt, dass nichts wichtiger ist als die Gegenwart des Heiligen Geistes, dann beginnst du, eine Ebene der Intimität mit dem Herrn zu erleben, die du dir nie vorgestellt hast. Das Gebet wird lebendig, der Lobpreis wird kraftvoll, das Wort Gottes wird deine tägliche Kraftquelle. Du wirst zu einer Wohnstätte der Herrlichkeit Gottes, aber viele haben Angst, diesen Schritt zu gehen. Viele fragen sich, was werden die anderen denken? Übertreibe ich vielleicht? Muss ich das wirklich loswerden? Oh, lass nicht zu, dass Angst dich daran hindert, Gott zu gehorchen. Denn jeder Akt des Gehorsams bringt eine Belohnung aus dem Himmel. Erinnere dich an Abraham, als Gott ihn bat, Isaak zu opfern. Es schien Wahnsinn. Doch er gehorchte und Gott stellte das Opferlamm bereit. Denn Gott ehrt immer diejenigen, die ihn an erste Stelle setzen. Es gibt Menschen, die diese Worte jetzt hören und eine Entscheidung treffen müssen. Du spürst schon lange das Drängen des Heiligen Geistes, du weißt, dass du bestimmte Dinge aus deinem Leben entfernen musst, aber du zögerst noch. Ich sage dir, zögere nicht länger, widerstehe nicht der Stimme Gottes. Denn mit jedem Tag, der vergeht, versucht der Feind, dein Herz weiter zu verhärten. Doch heute gibt der Herr dir die Gelegenheit, frei zu werden, und wenn du diesen Glaubensschritt tust, wirst du das Wirken Gottes wie nie zuvor erleben. Denn wo Heiligkeit ist, da ist die Manifestation der Kraft Gottes. Wo Weihe ist, da geschehen Wunder. Willst du sehen, wie Gott in deinem Leben wirkt? Willst du den übernatürlichen Fluss des Heiligen Geistes spüren? Dann gib dich ihm ganz hin. Halte nichts zurück. Bewahre nichts, was das Wirken Gottes in deinem Haus verhindern könnte. Und ich bete, dass dieses Wort in deinem Herzen widerhallt. Dass du nicht nur ein Hörer, sondern ein Täter des Willens Gottes bist. Dass du den Mut hast, dich zu positionieren, genug zu sagen, zu erklären, dass dein Haus und dein Leben ausschließlich dem Herrn gehören. Denn wenn Gott den ersten Platz einnimmt, verändert sich alles. Gott handelt. Im geistlichen Bereich geschieht etwas. Er befreit, er verwandelt, er entfernt unsichtbare Ketten, die so viele Leben so lange gefangen gehalten haben. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, höre genau hin. Wenn du dich für Heiligkeit entscheidest, entscheidest du dich dafür, in der Fülle der Kraft Gottes zu leben. Und genau das fürchtet der Feind. Er macht sich keine Sorgen um diejenigen, die einen oberflächlichen Glauben leben, aber er zittert vor denen, die sich heiligen, die mit ganzem Herzen die Gegenwart Gottes suchen. Denn wo Heiligkeit ist, dort ist Feuer. Wo Heiligkeit ist, dort ist Autorität. Wo Heiligkeit ist, dort können die Mächte der Finsternis nicht bestehen. Höre, was das Wort Gottes in 2. Korinther 6,16-17 sagt. Welche Übereinstimmung hat der Tempel Gottes mit den Götzen? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesprochen hat. Ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr. Welch eine kraftvolle Offenbarung! Gott wohnt in uns, aber er wird seinen Raum mit nichts teilen, was ihn nicht verherrlicht. Was nimmt den Platz des Heiligen Geistes in deinem Leben ein? Erlaubst du, dass die Gegenwart Gottes dein Haus erfüllt, oder gibt es Dinge, die noch entfernt werden müssen? Gegenstände, Gewohnheiten, Einflüsse. Was hält die Fülle der Herrlichkeit Gottes in deinem Zuhause zurück? Es gibt Menschen, die sich fragen, warum sie nicht mehr von Gottes Gegenwart erleben, warum ihre Gebete unbeantwortet scheinen, warum sie dieses brennende Feuer in ihrem Herzen nicht mehr spüren. Mein Bruder, meine Schwester, prüfe dein Herz, prüfe dein Zuhause. Gibt es etwas, das den Heiligen Geist betrübt? Gibt es etwas, das gereinigt werden muss? Denn Gott hat sich nicht verändert. Das Feuer des Geistes ist immer noch verfügbar. Aber es manifestiert sich nur dort, wo völlige Hingabe ist, wo Heiligkeit ist, wo echte Ergebenheit ist. Und wenn du alles entfernst, was nicht zu Gott gehört, wenn du den Heiligen Geist einlädst, jeden Raum einzunehmen, dann geschieht etwas Herrliches. Der Herr erhebt Männer und Frauen, die in Heiligkeit leben, die seine Herrlichkeit tragen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und ich spreche jetzt über dir aus. Empfange diese Salbung. Empfange dieses Feuer. Empfange diesen Mut, aufzustehen, dich zu positionieren, zu erklären, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Denn Gott sondert die Seinen aus. Gott kennzeichnet diejenigen, die ihm gehören. Ergreife dieses Wort. Die Zeit, mit dem Glauben zu spielen, ist vorbei. Die Zeit, ein Doppelleben zu führen, ist vorbei. Der Herr ruft dich auf eine tiefere Ebene. Zu einer völligen Hingabe, zu einem Leben ohne Kompromisse. Und ich weiß, dass diejenigen, die Ohren haben zu hören, hören werden. Dass diejenigen, die ein empfindsames Herz haben, antworten werden. Wenn du dich entscheidest, mit ganzem Herzen für Gott zu leben, geschieht etwas Übernatürliches. Dein Haus verändert sich, deine Familie verändert sich, dein Denken wird erneuert, dein Leben wird nie mehr dasselbe sein. Gott ruft sein Volk zu einem Erwachen. Ein Aufruf zu Reinheit, Heiligkeit und völliger Hingabe. Spürst du das? Etwas geschieht genau jetzt. Der Heilige Geist bringt alles ans Licht, was verborgen war. Alles, was enthüllt werden musste, damit du frei sein kannst. Gott teilt seine Herrlichkeit nicht. Er wird seine Gegenwart nicht mit etwas Unreinem teilen, mit nichts, was geistliche Verunreinigung bringt. Wenn es etwas in deinem Leben gibt, das den Herrn nicht verherrlicht, dann muss es weichen. Schau auf, das Wort Gottes in Josua 7. Das Volk Israel war im Kampf, aber sie wurden besiegt, weil sich etwas Verbotenes unter ihnen befand, das Gott missfiel. Ein Mann namens Achan versteckte verbotene Dinge in seinem Zelt, und das brachte einen Fluch über die ganze Nation. O lieber Bruder, liebe Schwester, höre genau zu. Es gibt Dinge, die harmlos erscheinen, aber sie verhindern deinen Sieg. Es wurden Türen geöffnet, und der Feind nutzt diese Lücken, um zu wirken. Aber heute bringt der Herr Licht. Heute ist der Tag der Befreiung. Gott will, dass dein Leben von seiner Gegenwart erfüllt ist, ohne jegliche Hindernisse, ohne irgendetwas, das ihn betrübt. Denn wenn du dich entscheidest, ein heiliges Leben zu führen, öffnet sich der Himmel über dir. Du beginnst, das Übernatürliche Gottes zu erleben wie nie zuvor. Und der Feind weiß das. Er tut alles, um dich gefangen zu halten, dich abzulenken, dich mit scheinbar kleinen Dingen zu binden, die jedoch die Herrlichkeit Gottes aus deinem Leben vertreiben. Er will, dass du diesen Ruf ignorierst, dass du weiterhin irgendwie lebst. Aber heute ruft der Herr dich in ein neues Leben. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die diese Worte hören und ein Feuer in ihrer Brust brennen fühlen. Das ist Gott, der zu dir spricht. Das ist Gott, der sagt, Mein Kind, komm zu mir zurück, gib alles auf, was mich nicht verherrlicht. Ich will dich mit meiner Gegenwart erfüllen. Und ich muss dir das sagen. Wenn du dich für Heiligkeit entscheidest, verliert der Feind den Zugang zu deinem Leben. Wenn du dich ganz für Gott absonderst, wird dein Haus zu einem heiligen Ort. Dein Herz wird zu einem Altar. Und wo Licht ist, kann die Finsternis nicht bleiben. Bist du bereit, alles aus deinem Leben zu entfernen, was den Namen des Herrn nicht verherrlicht? Denn wenn du diese Entscheidung heute triffst, wird etwas Übernatürliches über dich freigesetzt. Eine frische Salbung, eine geistliche Erneuerung, eine Erweckung in deinem Herzen. Gott sucht ein Volk mit Autorität, ein Volk voller Heiligen Geistes, ein Volk, das sich nicht mit der Finsternis abfindet, sondern das mit der Herrlichkeit Gottes leuchtet. Es gibt Dinge, die viele in ihren Häusern behalten, ohne zu merken, dass sie offene Türen für den Feind sind. Vielleicht fragst du dich, aber interessiert sich Gott für die Gegenstände, die ich in meinem Haus habe? Ja, das tut er. Denn alles, womit wir uns umgeben, beeinflusst die geistliche Welt. Das Wort Gottes lehrt uns in 5. Mose 7, 26. Du sollst keinen Greuel in dein Haus bringen, dass du nicht dem Bann verfallen wirst wie er. Du sollst ihn ganz und gar verabscheuen und verwerfen, denn er ist dem Bann verfallen. Das ist ernst. Es gibt Dinge, die die Gegenwart Gottes anziehen. Aber es gibt auch solche, die Finsternis, böse Einflüsse und geistliche Unruhe anziehen. Und jetzt möchte ich dir klar sagen, welche Dinge du sofort aus deinem Haus entfernen musst. Bilder und Gegenstände, die mit Götzendienst verbunden sind. Statuen heidnischer Gottheiten, okkulte Symbole, Gegenstände, die anderen Göttern. Geweiht wurden. Die Bibel lehrt uns, dass wir keine anderen Götter neben dem Herrn haben sollen. 2. Mose 20, 3, Vers 5. Amulette und Talismane. Alles, was dazu dient, Glück anzuziehen, den bösen Blick abzuwehren oder spirituellen. Schutz zu bringen, der nicht auf dem Glauben an Christus Jesus basiert. Lieber Bruder, liebe Schwester, unsere Sicherheit kommt vom Blut des Lammes, nicht von Gegenständen. Bücher und Materialien über Zauberei, Esoterik und Okkultismus. Dazu gehören Bücher über Magie, Astrologie, Hexerei und sogar scheinbar harmlose Inhalte, die Lehren vermitteln, die im Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Erinnere dich, in Apostelgeschichte 19 und 19 verbrannten die Neubekehrten ihre Zauberbücher öffentlich, weil sie erkannten, dass dies dem Herrn ein Greuel. War, Spiele, Filme und Inhalte, die Satanismus und Unmoral fördern, viele Inhalte, die heute als Unterhaltung gelten, verherrlichen dunkle Mächte, Gewalt, sexuelle Perversion und okkulte Praktiken. Deine Augen sind die Fenster deiner Seele. Wenn du Dinge konsumierst, die die Finsternis verherrlichen, gibst du dem Feind Raum in deinem Leben. Achte darauf. Nicht jede Musik sollte in deinem Haus gespielt werden. Es gibt Lieder, die direkt von bösen Geistern inspiriert sind. Lieder, die Rebellion, Sünde, Depression, Gewalt und Unzucht verherrlichen. Denkst du, dass das keine geistlichen Auswirkungen hat? Oh doch, und zwar gewaltig. Die Bibel lehrt uns in 1. Samuel 16, 23, dass der böse Geist, der Saul quälte, verschwand, wenn David auf seiner Harfe spielte. Das bedeutet, dass Musik eine geistliche Kraft hat. Wenn von Gott inspirierte Musik Befreiung bringt, dann ist das Gegenteil auch wahr. Darum frage ich dich, was wird in deinem Haus gespielt? Erlaubst du es, dass prophetische Lieder dein Zuhause mit der Herrlichkeit Gottes erfüllen? Oder lässt du unreine Musik Türen für geistliche Unterdrückung öffnen? Kleidung und Accessoires, die für Rituale oder antibiblische Philosophien geweiht wurden. Viele Kleidungsstücke tragen okkulte Symbole, versteckte Botschaften oder Hinweise auf verdrehte spirituelle Praktiken. Auch das, was du trägst, hat eine geistliche Bedeutung. Jeder Gegenstand, der aus Ritualen, spiritistischen Zentren oder Kulturen stammt, die nicht den lebendigen Gott anbeten, viele Menschen reisen und bringen Statuen, Masken oder Dekorationen mit, die fremden Göttern geweiht wurden. Lass solche Gegenstände nicht in deinem Haus. Meine lieben Brüder und Schwestern, heute ist ein Tag der Befreiung. Der Heilige Geist zeigt dir jetzt, was aus deinem Haus entfernt werden muss. Verhandle nicht, denke nicht, es ist doch nur ein Gegenstand, denn wenn es eine geistliche, Verunreinigung gibt, dann hat es Einfluss auf dein Leben und deine Familie. Triff diese Entscheidung jetzt. Geh nach Hause, sammle alles ein, was den Herrn nicht ehrt, und entferne es ohne Angst. Denn wenn du dich für Heiligkeit entscheidest, wählst du, unter der Fülle von Gottes Gunst zu leben. Halleluja! Und ich möchte für dich beten. Schließe deine Augen und hebe deine Hände, denn die Gegenwart Gottes kommt genau in diesem Moment über dich. Geliebter Vater, im Namen Jesu bringe ich jede Person, die diese Worte hört, vor dich. Herr, berühre sie. Jetzt befreie, verwandle, bringe Licht, wo Finsternis war. Möge jede Falle des Feindes zerschlagen werden. Möge alles, was die Fülle deiner Gegenwart verhinderte, entfernt werden. Ich erkläre im Namen Jesu, Häuser werden wiederhergestellt, Gedanken erneuert, Herzen vom Feuer Gottes entzündet. Herr, berühre jedes Herz. Öffne die geistlichen Augen, enthülle, was losgelassen werden muss. Bringe Überzeugung, bringe Veränderung. Möge jede Person, die diese Worte hört, von deiner Kraft berührt werden. Möge sie heute die Entscheidung treffen, für dich zu leben, nach Heiligkeit zu streben, dir ganz zu gehören. Zerbrich verhärtete Herzen, Herr. Brich jede Resistenz gegen dein Wirken. Tritt ein in das Leben und die Häuser meiner Brüder und Schwestern. Reinige und entferne alles, was dir nicht gefällt, im Namen Jesu. Befreie, Herr, die, die sich gefangen fühlen in alten Gewohnheiten. Nimm die Schuppen von den Augen derer, die die Täuschung des Feindes nicht erkennen können. Allmächtiger Gott, sende dein Heer von Engeln, um für deine Kinder zu kämpfen. Entferne aus unseren Häusern jede dämonische Einflussnahme im Namen Jesu. Schenke uns Weisheit und Unterscheidungsvermögen, damit wir alles aus unserem Leben verbannen, was uns von dir entfernt. Und jetzt bete ich im Namen Jesu. Möge jede Fessel des Feindes zerbrochen werden. Möge jede Unterdrückung, die durch diese Dinge in unser Leben kam, jetzt weichen. Möge dein Zuhause ein heiliger Altar sein, ein Ort, an dem die Herrlichkeit Gottes wohnt, ein Gebiet des Lichts, des Friedens und der Heiligkeit. Jesus, ich danke und preise dich, denn du verlässt uns niemals und gibst uns immer den Sieg. Im Namen Jesu. Amen. Halleluja. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, dies ist der Moment. Dies ist der Moment, in dem du entscheidest, ob du weiter das mit dir trägst, was Gott nicht ehrt, oder ob du dich zur Heiligkeit erhebst und die Fülle seiner Gegenwart erlebst. Es gibt keine Neutralität in der geistlichen Welt. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder gehört dein Leben ganz dem Herrn oder du lässt dem Feind Raum zum Wirken. Das ist eine starke Wahrheit, aber es ist die Wahrheit. Jesus sagte in Matthäus 6,24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Du musst eine Entscheidung treffen, und jetzt ruft Gott dich. Der Heilige Geist will dein Leben mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Der Herr will dich zu einem Gefäß der Ehre machen. Aber du musst alles hinter dir lassen, was dich von ihm trennt. Die Zeit ist kurz. Der Herr kommt zurück. Und er sucht ein heiliges Volk, ein abgesondertes Volk, ein Volk, das mit dem Feuer des Geistes erfüllt ist. Bist du bereit, diesen Ruf zu leben? Bist du bereit zu sagen, Herr, ich gehöre dir. Reinige mich, verwandle mich, vollbringe deinen Willen in mir. Und ich weiß, dass in dem Moment, in dem du dich entscheidest, dich zu verändern, im geistlichen Bereich Ketten zerbrochen werden. Geister der Unterdrückung, der Angst, der Täuschung, der geistlichen Verunreinigung fliehen und weichen. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Heilige Geist hat dich berührt. Sei erfüllt mit der Gegenwart Gottes. Werde erneuert. Lebe in Heiligkeit. Lebe die Berufung. Erlebe die Herrlichkeit des Herrn über deinem Leben. Möge Gott dich mächtig segnen. Und mögest du ein lebendiges Zeugnis seiner Herrlichkeit auf dieser Erde sein.